words to our hearts. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du diese Worte segnest in unseren Herzen. I ask in Jesus' name. Wir bitten das in Jesu Namen. And as Brett prayed earlier, und wie der Brett schon vorher gebetet hat, that we would leave today as a sweet savor, dass wir hier weggehen würden als wirklich als Wohlgeruch of your life, deines Lebens, life of Christ, das Leben Christi. Bless every single person here this morning. Segne jede einzelne Person, die da ist. As we listen in faith. Wenn wir im Glauben jetzt das hören. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, I'm going to do today part two of finding my place. Ich mache heute den zweiten Teil der Serie meinen Platz finden. I want to go to the screen and look at Luke chapter 14 verse 10. Und wir wollen uns im Lukas Evangelium Kapitel 14 den Vers 10 anschauen. This is a verse from last week. Das ist ein Vers von letzter Woche. And Jesus told this, he gave this example. Und Jesus hat dieses Beispiel gegeben. Of how we should act when we go to a wedding or a feast. Wie wir uns benehmen sollen, wenn wir zu einer Hochzeit geladen sind oder zu einem Fest. He was speaking of himself in a universal principle of life. Aber eigentlich sprach er von sich selbst in so einem universellen Prinzip des Lebens. We're just going to read one verse from it, verse 10. Wir werden nur den einen Vers daraus lesen, Vers 10. And he was saying, you know, when you go, don't go up to the front, to the place of honor. Und er hat gesagt, also wenn du dort eingeladen bist, dann setz dich nicht ganz oben hin zu den Ehrenplätzen. Because then the host is going to say, look, this is not your place. You'll have to go and sit in the back now. Denn dann kommt vielleicht der Gastgeber und sagt, schau mal, das ist nicht dein Sitzplatz. Du musst dich eigentlich weiter unten Which hinsetzen. Which tells us a lot about the character of Jesus. Was uns sehr viel verrät über den Charakter Jesu. Er ist nicht sentimental. Er wird Leute woanders hinsetzen, we wenn sie falsch sitzen. Do it if it was our wedding. Wir würden das vielleicht nicht tun, wenn das unsere Hochzeit wäre. Wir würden vielleicht die Person woanders hinsetzen und sagen, okay, was sollen wir jetzt schon noch machen? Aber der Herr wird einfach auf ihn zugehen und sagen, das ist nicht dein Platz. He's not sentimental. Er ist nicht sentimental. Because every one of us have a place. Denn jeder von uns hat seinen bestimmten Platz. Instead, take the lowest place. Stattdessen nimm den untersten Platz. In Philippians chapter 2, that lowest place is a mindset. Und dieser Platz am Tischende ist so eine Einstellung in den Gedanken. It says, "Have this mind in you that was in Christ." Er steht am hab diese Gesinnung. Wie sie auch in Jesus Christus war. Though he was God, obwohl er Gott war, he emptied himself, hat er sich selbst entleert and became a servant, und wurde ein Diener. Have this mind, habt diese Gesinnung. Esteem one another as better than yourself. Achtet einer den anderen höher als sich selbst. This is the lowest place. Das ist eben wirklich der niedrigste Platz. At the foot of the table. Am Tischende. Then when your host sees you, wenn dein Gastgeber dich dann sieht, the host here is Christ, und der Gastgeber hier ist Christus, and he does see us, und er sieht uns. I want to read from Psalm 139 just to assure you that God sees us. Und ich möchte hier etwas aus Psalm 139 vorlesen, damit ihr sicher sein könnt, dass Gott sieht. Just listen. Hört einfach zu. O Lord, you have examined my heart and know everything about me. Herr, du erforschest mich und kennst mich. You know when I sit down or stand up. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. You know my thoughts. Du verstehst meine Gedanken. Even when I'm far away. Selbst wenn ich weit weg bin. You see me when I travel. Ich gehe oder liege, so bist du doch um mich. And when I rest at home. Und du siehst all meine Wege. You know everything I do. Du kennst alles, was ich tue. You know what I'm going to say, even before I say it, Lord. Du weißt alles, was ich sagen werde, bevor ich es ausspreche. You go before me and follow me. Du gehst vor mir her und folgst mir nach. You place your hand of blessing on my head. Du hältst deine Hand zum Segen über meinen Kopf. Such knowledge is too wonderful for me. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar. It's too great to understand. Sie ist zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. The Lord sees us. Der Herr sieht uns. And he will come and say, und er wird kommen und sagen, Friend, mein Freund, we have a better place for you. Wir haben einen besseren Platz für he dich. Calls us friend. Und er nennt uns hier Freund. Abraham was the friend of God. Abraham war der Freund Gottes. In James chapter 4 it warns us, don't be a friend of the world. In Jakobus 4 steht eine Warnung, seid nicht Freunde der Welt. If you're a friend of the world, you're an enemy of God. Freundschaft mit der Welt bedeutet Feindschaft mit Gott. Does it mean we're not friendly with people who are not saved? Bedeutet das, dass wir jetzt nicht freundlich sind, Leuten, die nicht gerettet sind? No, absolutely not. Nein, natürlich nicht. But it means don't take on the mindset of the world. Aber es bedeutet, nehmt nicht die Gesinnung der Welt in euch auf. Which is Psalm 17, verse 14. Und das ist im Psalm 17, Vers 14. The men of this world. Die Menschen dieser Welt. They want their portion now. Sie wollen ihren Anteil jetzt. Now. Jetzt. That's the mindset. Das ist die Gesinnung. You know, no pie in the sky, no waiting. Also es gibt da nicht so diese Hoffnung auf irgendwann, kein Warten. No trusting the Lord. Kein Vertrauen auf den Herrn. No committing it to God. Keine Übergabe an den Herrn. No letting God do it for me. Oder einfach zulassen, dass Gott etwas für mich tut. No, life is short, I want it now. Nein, das Leben ist kurz und ich möchte es jetzt haben. Look, I like her and you like her. Ich mag sie und du magst sie auch. And it's you or me. Und es ist eine Sache, du and oder ich. Better man. And I'll get her. Und der Bessere von uns wird sie bekommen. So you can try and I can try and also let's du kannst dein Bestes out. Geben und ich auch und wir werden uns das schon ausmachen. The survival of the fittest. Und das ist das Überleben der Fittesten. But that's not the way the kingdom works. Aber das ist nicht so, wie das Reich Gottes when funktioniert. We think like that, we are an enemy of God. Wenn wir so denken, sind wir eigentlich in Feindschaft gegenüber Gott. Abraham was called a friend of God. Abraham wurde Freund Gottes genannt. Because he trusted God. Weil er Gott vertraut hat. God said to him, "You will be a father of many nations." Und Gott hat ihm versprochen, dass er ein Vater vieler Völker sein werde. And then he couldn't have kids. Und dann konnte er aber plötzlich keine Kinder zeugen. And then he got too old to have kids. Und dann war er schon zu alt, um überhaupt Kinder zeugen zu können. But he believed. Aber er glaubte. And then they had a kid after the age. Und dann hatten sie ein Kind, nachdem eigentlich schon aus dem God Alter said, heraus war. Offer your kid to me now. Und dann sagte Gott, opfere dieses Kind für mich. Genesis 22. In 1. Mose 22. And Abraham believed, and he believed. Und Abraham glaubte. He trusted God. Und er vertraute Gott. So he became the father of the faith. Und deswegen wurde er der Vater des Glaubens und der Vater vieler Völker. Amazing. This is why he was a friend of God. Und deswegen wird er Freund Gottes genannt. Now let's continue. We have a better place for you. Freund, wir haben einen besseren Platz für dich. Then you will be honored in front of all the other guests. So wirst du vor allen anderen Gästen geehrt werden. God has a place, it's for you. Gott hat einen Platz für dich, nur für dich. If someone else takes it, Jesus will remove them. Wenn jemand an deinem Platz sitzt, wird Jesus ihn entfernen. When I was 22 years old. 22 war. I went down to New Jersey to work. War ich in New Jersey, um dort zu arbeiten. I left the Bible school, I went to New Jersey. Und ich habe die Bibelschule eben verlassen und bin nach New Jersey gefahren. And my friend said to me, "How can you go to New Jersey?" Und meine Freunde haben gesagt, wie kannst du nur nach New Jersey fahren? All the nice girls are up here. Die ganzen hübschen Mädchen sind hier. I'm going to spend my time hanging around the pool. Ich werde meine Zeit verbringen, indem ich da am Swimmingpool herumhänge. Because that's where the nice girls are going to be. Denn da sind all die hübschen Mädchen. And he said to me, "Someone's going to marry your wife." Und dann hat der zu mir gesagt, jemand wird deine Frau heiraten. I said, well, if they can marry my wife, then it wasn't my wife. Naja, wenn diese Person meine Frau heiratet, dann war sie wohl nie meine Frau. See, nobody's going to marry my wife. Denn es wird niemanden geben, der meine Because Frau my heiratet. Wife is reserved for me. Weil meine Frau für mich reserviert She's ist. Part of my place. Und sie ist Teil dieses I Platzes. Had to laugh. I went down to New Jersey, worked all summer. Ich muss eigentlich darüber lachen. Ich bin dann nach New Jersey gefahren, habe den Came ganzen Sommer and gearbeitet. Was engaged to Mary 6 weeks later. Und kam zurück und 6 Wochen später haben Mary und ich mich verlobt. Simple as that. So einfach war das. Okay, it's not so simple, but it was, you know. Now, God has my place reserved. Gott hat einen Platz für mich reserviert. I cannot take someone else's. Und ich kann nicht den Platz eines anderen Menschen einnehmen. If I take someone else's, the guests will not. I will not be honored before the guests. Und wenn ich den Platz eines anderen einnehme, dann werde ich vor allen anderen Gästen nicht geehrt werden. When God puts me in my place, aber wenn Gott mich an meinen Platz setzt, he honors me before everybody. Dann ehrt er mich vor allen anderen. The people who are also in their places rejoice. Und die auch genau dort sitzen, wo sie sein sollten, freuen sich. Because it fits me. Weil es für mich passt. The people who were trying to get a front place and were put back, die weiter vorne sitzen wollten an der Tafel und nach unten gerückt wurden, will spend the rest of the day jealous of me. Werden den Rest des Tages damit verbringen, auf mich eifersüchtig zu sein. Because they tried to be in a place that was not their place. Denn sie haben versucht, an einem Ort zu sein, der nicht ihrer war. That's like when somebody visits and they're preaching. Es ist so, wie wenn jemand zum Beispiel zu Besuch ist und predigt. Then they start to rebuke the church. Und dann fangen sie an, die Gemeinde zu tadeln. I've had that. It just makes me want to get sick. Und ich habe das auch schon erlebt und mir wird dann immer ganz schlecht dabei. It's like it's not your place. You don't know the people. Und es war irgendwie so wie, das ist überhaupt nicht deine Aufgabe, dein Platz. Du kennst die Menschen gar nicht. Just speak something beautiful from God. Bau doch einfach auf. Sprich etwas Gutes aus von Gott. It's so easy to get out of place. Es ist so leicht, sich irgendwo zu platzieren, wo es eben nicht passt. It's so important to recognize our place. Und so wichtig zu wissen, wo mein eigener Platz ist. For some people, für manche, their place is just to receive for the moment. Ist ihr Platz einfach nur Empfangende zu sein. Vielleicht hast du sehr viel durchgemacht. Hast eine echte Schlacht hinter dir. Vielleicht bist du Missionar oder warst Missionar und bist jetzt wirklich so müde. Und dein Ort ist jetzt einfach da zu sein, zu empfangen und geheilt zu werden. Our place can be seasonal. Unsere Plätze können auch so saisonabhängig sein. Our place is also a progressive thing. Also ein Platz ist auch etwas, das sich verändert. As we'll see in the life of David. Und das werden wir auch im Leben des Davids David sehen. Was a shepherd, David war Hirte. Then he was a musician, und dann war er Musiker. Playing worship songs for the king. Hat Anbetungslieder gesungen für den König. Then he was the armor bearer to the king. Dann war er Waffenträger then des Königs. Then he was a giant slayer. Dann war er der, der den Riesen tötete. Then he was a commander. Dann war er Befehlshaber. Then he was a fugitive. Und dann war er ein Flüchtling. Leading a band of fugitives. Und hat so eine ganze Gruppe von Verbanden geführt. Dann wurde er König, König Judas. Und dann war er König über ganz Israel. Und sein Platz hat sich ständig verschoben. Aber wenn wir uns den Epheserbrief anschauen, Epheser 4, Vers 15. Und ich möchte dieses Prinzip in. It's really amazing. Und ich möchte dieses eine Prinzip damit hineinbringen. To help us all find our place. Weil es uns wirklich hilft, unseren Ort, unseren Platz zu finden. Ephesians 4:15. Instead, we speak the truth in love. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten. Now, almost all the time, I've heard that verse quoted by somebody. Fast jedes Mal, wenn ich diesen Vers zitiert gehört habe von jemandem, it's always in a negative sense. Ist es immer irgendwie in einer negativen Kontext. Well, I just have to tell you how much I don't like you because I'm going to say it in love. Ich muss jetzt echt sagen, wie sehr ich dich nicht mag, denn ich werde es aber in Liebe sagen. Okay, say it. Okay, sprich's aus. You know, I just got to tell the truth in love. Ich muss einfach jetzt die Wahrheit sagen in Liebe. Which is fine. You can speak the truth that way in love. Was okay ist, man kann die Wahrheit in Liebe so aussagen. You know, I love you, brother, but you really offended me. Ich liebe dich, Bruder, aber du hast mir jetzt echt okay, fine. Anstoß gegeben. Okay. But I don't think that's what it's talking about here. Aber ich glaube nicht, dass das hier so gemeint ist. I think it's the opposite. Ich glaube, es ist genau das Gegenteil. I think it's speaking the truth about each other in love as to what blesses you about the other person. Ich glaube, es bedeutet, die Wahrheit in Liebe aussprechen in Bezug auf das, was man selbst empfängt als Segen vom anderen. It's the principle of adding value to each other. Das Prinzip, dass man sich gegenseitig Wert hinzufügt. I add value to another person. Ich füge einer anderen Person Wert hinzu. By deliberately telling them. Indem ich ihnen ganz absichtlich sage. What it is about them that blesses me. Was mich an dieser Person segnet. I add value. Und ich füge ihr Wert zu. Now this is something we do on purpose. Das ist etwas, das man mit Absicht tut. It is something we do openly. Und etwas, das man auch öffentlich tut. It is something we do honestly. Und etwas, das ehrlich geschieht. Now I was with somebody on Saturday. I had lunch. Am Samstag war ich mit jemandem beisammen. Wir haben Mittag gegessen. Und am Ende habe ich gesagt, ich möchte dir einfach deinen Wert etwas hinzufügen. Es war nicht etwas, was ich jetzt so gedacht habe, na, ich lasse das jetzt irgendwie so fallen, beiläufig, und ich hoffe, er merkt nicht, was ich jetzt tun wollte. Sondern ich habe es offen gesagt, ich möchte dir jetzt irgendwie Wert zufügen. I love the purity of your heart. I love it. Und ich habe gesagt, aber ich liebe wirklich diese Reinheit deines Herzens. It absolutely blesses me. Und das segnet mich. Wirklich. Now when we start to speak the truth in love. Und wenn wir die Wahrheit in Liebe aussprechen. When we start to speak the truth. Und wenn wir anfangen, diese Wahrheit auszusprechen. About how much a person blesses us. Wie sehr eine Person für uns zum Segen ist. Watch what happens. Dann schaut mal, was passiert. We speak the truth in love. Wir sprechen die Wahrheit in Liebe. Growing in every way more and more like Christ. Und werden in jeder Hinsicht Christus ähnlicher. Who is the head of his body, the church? Der ist das Haupt seines Leibes, die Gemeinde. Watch this. When we're doing this, und wenn wir das tun, he makes the whole body fit together perfectly. Dann lässt er den ganzen Leib perfekt ineinander gefügt sein. Do you know why? Und wisst ihr, warum das so ist? Everybody has their place. Weil jeder seinen Ort, seinen Platz hat. There's nothing extra they have to cut away and throw away. Es gibt nichts, was da irgendwie zu viel ist, das abgeschnitten und weggeworfen werden muss. It's not two of the same thing. Oh, we have too many ears. Es gibt nicht zwei Dinge vom gleichen. So, oh, wir haben jetzt we've got four noses on this body. Vier Nasen. What are we gonna do? Was machen wir jetzt? No, it fits together perfectly. Nein, es fügt sich perfekt ineinander. Because he's the head of the church. Weil er das Haupt der Gemeinde ist. Watch. As each part does its own special work. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe. There's something you can do that no one can do. Es gibt etwas, das du tun kannst, was sonst niemand tun kann. I can't do. Ich kann's nicht. Nobody can do. Und kein anderer kann. There's something that I can do that no preacher in America can do. Es gibt etwas, das ich tun kann, das kein anderer Prediger aus Amerika tun könnte. Preach right here this morning. Heute Morgen hier stehen und predigen. I love all those preachers. I listen to them. Ich liebe diese ganzen Prediger, die es gibt. Ich höre mich sie auch an. Man, I wish I could preach like that. Und sie sind fantastisch und ich denke mir, wahnsinnig, wünschte ich könnte so predigen. But there's something I can do that they can't do. Aber es gibt etwas, das ich tun kann, das sie nicht können. And I'm doing it right now. Und ich tue es jetzt. All of us can do something that nobody can do. Jeder von uns kann etwas einbringen, tun, was kein anderer tun your family. Kann. Deine Familie beeinflussen. Influence your cousins. Deine Cousins beeinflussen. Influence the people at work. Einen Einfluss auf deine Arbeitskollegen haben. You are the Apostle Peter where you work. Du bist der Apostel Petrus dort, wo du You're arbeitest. The Mother Teresa there. Und du bist die Mutter Teresa dort. They don't know me or anybody else in this church, maybe. Die kennen ja nicht mich oder irgendjemand anderen They in dieser know Gemeinde. You. Sie kennen dich. You have a place. Und du hast deinen And Platz. You have a place in the church. Und du hast deinen Platz in der Gemeinde. Now let's look. It helps the other parts grow. Und es trägt zum Wachstum der anderen bei. So that the whole body is healthy and growing and full of love. So dass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt. When I'm in my place, wenn ich an meinem Platz bin, it helps everybody else to find their place. Dann hilft es allen anderen auch ihren Platz zu finden. Now Genesis chapter 12 verse 2. Und im 1. Mose 12, Vers 2 is the Abrahamic covenant. Wird dieser Bund beschrieben, den Gott mit Abraham geschlossen It's what hat. God promised him. Das ist das, was Gott ihm versprochen Now, Abraham hat. Was not a Jew here, he was a Gentile. Abraham war ja hier kein Jude, er war Heide. This promise is for everybody. Und deswegen ist dieses Versprechen an alle gerichtet. Who walks in Abraham's footsteps. Zumindest für jeden, der in den Fußstapfen Abrahams geht. Look at this promise. I will make you into a great nation. Und er sagte, ich werde dich zu einer großen Nation machen. We are part of that. Und wir sind ein Teil davon. In the book of Galatians, we are called Abraham's children. Und im Galaterbrief steht, dass wir Kinder Abrahams sind. We are the fulfillment of that verse right there. Und wir sind die Erfüllung dieses Verses. Abraham, who was by himself way back then, Abraham, der ganz alleine war für sich, thinking, damals, how will this work? Who will these people be? Und sich vielleicht gedacht hat, wie soll das funktionieren und wer werden diese Menschen sein? I'm right here, I'm one of them. Hier, ich bin einer davon. And so are you. Und so seid ihr das auch. Look at this, I will bless you. Ich werde dich segnen. And make you famous. Und werde dich groß machen. And you will be a blessing to others. Und du sollst ein Segen sein. This is the essence of our place. Das ist die Essenz unseres Platzes. When I'm in my place, I am blessed and I am a blessing. Wenn ich an meinem Platz bin, bin ich gesegnet und bin ein Segen. Now be careful, because sometimes we are blessed. Und man muss aufpassen, denn manchmal werden wir gesegnet. But we are not a blessing. Aber wir sind kein Segen für andere. And sometimes we are a blessing. Und manchmal sind wir ein Segen für andere, aber wir werden selbst nicht it gesegnet. Has to be both. Es muss beides sein. I love playing the piano and singing songs. Und ich liebe es, das Klavier zu spielen und zu singen. I love all the Keith Green songs. I just like to bang away on the piano. Und ich liebe diese ganzen Keith Green Songs. When I was 19 years old, my desire was to be in a Christian contemporary band. Und als ich 19 war, war mein größter Wunsch, in so einer christlichen Band zu sein. Banging away on the piano and singing. Und einfach da am Klavier sitzen und singen. Do you know what the problem was? Und wisst ihr, was das Problem dabei war? Every time I did it. Jedes Mal, wenn ich das gemacht habe. Nobody said thanks. Hat sich keiner bedankt. It was pretty clear, pretty fast. Und es war ziemlich bald, ziemlich klar. It's like, uh-huh, that's not bad. Uh-huh, yeah. Okay. Hey, yeah. Nicht so schlecht, ja. But it was very obvious that I was the only one being blessed. Aber es war ziemlich eindeutig, dass ich der Einzige war, der gesegnet war. Was that cool or what? Ich so, wow, das ist cool. It was all right, yeah. War ganz okay. And after a while, I just got the idea that, you know what, this is not my place. Und irgendwann habe ich so den Eindruck gewonnen, das ist nicht mein Platz. This doesn't really bless anybody but me. Das ist nicht wirklich ein Segen für andere, außer für mich. I started doing a Bible study when I was 22 years old. Und so habe ich angefangen, ein Bibelstudium durchzuführen, wie ich 22 war. For about 30 people in Massachusetts. Und da waren ca. 30 Leute anwesend, und das war in Massachusetts. And at one point, I thought, you know, this is a lot of work, and I don't know if this is me and zu irgendeinem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, Wahnsinn, irgendwie ist das wirklich viel Arbeit und irgendwie passt das auch nicht wirklich zu mir. Und jede Woche da etwas zu sagen zu haben für diese Menschen. Das sind 52 Botschaften im Jahr. Und also in 10 Jahren sind das über 500 so Vorbereitungen. Wo soll ich das alles herbekommen? So I said to them. Und so habe ich zu diesen Menschen gesagt. I said, you know what, I was thinking of not doing this. Ich habe mir so überlegt, dass wir damit aufhören. Afterwards, und nachher these two ladies, man, they rebuked me. Sind diese zwei Damen auf mich zugekommen und die haben mich wirklich zurechtgewiesen. Die haben mich da an die Wand gedrängt und haben mich wirklich bearbeitet and they added value to me. Und haben mir Wert hinzugefügt. They said to me, Rob, und haben gesagt, Rob, you listen. Du hör uns jetzt zu. Do you think we come here because Rob Prokop is speaking? Glaubst du, wir kommen jede Woche hierher, weil Rob Prokop hier spricht? I don't know. Why do you come? Ich weiß nicht, warum kommt ihr dann? He said, you listen, young man, and you never forget this. Und du hör uns zu, junger Mann, und du vergisst das nie. Okay. So, okay. God speaks through you. Gott spricht durch dich. Do you ever think of not preaching? Und denke nie auch nur darüber nach, nicht zu predigen. And because they said that, und weil die mir das damals gesagt haben, stopped. Habe ich nie damit aufgehört. They added value. Sie haben Wert hinzugefügt. And by adding value to me, they helped me to find my place. Und indem sie mir Wert zugefügt haben, haben sie mir geholfen, meinen Platz zu because finden. My place has two characteristics. Denn mein Platz hat zwei Charakteristika. It is a blessing to me. Es ist für mich selbst ein Segen. And it is a blessing to others. Und auch für andere. Now, I really enjoy speaking. Und ich genieße es wirklich, selbst zu sprechen. Preparation, boy, is like a lot of work. Die Vorbereitung ist aber wirklich viel Arbeit. So I spent my whole life in preparation. So verbringe ich eigentlich fast mein ganzes Leben in Vorbereitung. Everywhere in the Vorbereitung. Car, I got verses coming out of every pocket. Überall im Auto, aus dieser Tasche kriege ich diese Verse heraus. I'm reciting verses as I fall asleep and as I wake up in the morning. Und ich zitiere so Verse in meinem Kopf, wenn ich einschlafe und auch in der Früh, wenn ich wieder aufstehe. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Der Herr ist mein Licht und meine Rettung. The Lord is the defense of my life. Of whom shall I be afraid? Der Herr ist mein Retter. Vor wem sollte ich mich fürchten? And on and on and on and on. The preparation die ganze Vorbereitung will cost us. wird uns viel kosten. Jesus said, can you drink the cup? Jesus hat einmal gefragt, könnt ihr den Kelch trinken? Even when we find our place. Und es ist so, selbst wenn wir unseren Platz finden, it is not a place where we just take vacation. Ist es nicht ein Ort, wo wir einfach Urlaub haben. It's a place where we become a blessing to others. Es ist ein Ort, wo wir für andere Menschen ein Now, Segen let's sind. Go a little further. Wir wollen es noch ein bisschen weiter tragen. I will bless those who bless you. Und 1. Mose 12, Vers 3, ich werde die segnen, wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Isn't that nice? And curse those who treat you with contempt. Und wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. That's just another way of saying, I will resist the proud. Und das ist einfach eine andere Art auszudrücken, dass ich dem den Stolzen widerstehen werde. Let's go to the next verse. All families on earth will be blessed through you. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. And they were, because Und das Christ ist passiert. Came through Abraham. Denn Christus kam durch Abraham. We are in Christ. Und wir sind in Christus. And we are the expression of this verse. Und wir sind der Ausdruck dieses Verses. Let's go further. Now, I want to go to 1 Samuel and read a little bit about David. Und ich möchte ins Buch 1. Samuel gehen und ein bisschen was über David lesen. Now, David slays Goliath. David tötet also Goliath. And then in the next chapter, und dann it im nächsten starts Kapitel, out like this. Geht so weiter. After David had finished talking with Saul, he met Jonathan, the king's son. Nach seinem Gespräch mit Saul fühlte sich Jonathan mit David tief verbunden. And there was an immediate bond between them. Also sie fühlten sich miteinander verbunden. Why? Warum? They were both in their place. Sie waren beide an dem Ort, wo sie sein sollten. When people are in their place, there's a bond. Und wenn Leute an ihrem Platz sind, gibt es eine Verbindung. Next verse. Der nächste Vers. For Jonathan loved David. Jonathan liebte David. Oh, just read that. Just as it is. Und er liebte ihn, ja, wie sein eigenes Leben. In NIV it says, and he loved him as himself. Also in der NIV heißt es eben wie in der Neues Leben Übersetzung, er liebte ihn wie sein eigenes Leben. Verse 2. From that day on, Saul kept David with him and wouldn't let him return home. Von diesem Tag an behielt Saul David bei sich und ließ ihn nicht mehr nach Hause zurückkehren. So David's place is changing. Also hier verändert sich der Platz des It's David. Progressing. Es schreitet fort. Next verse. And Jonathan made a solemn pact with David because he loved him as he loved himself. Jonathan schloss mit David einen Freundschaftsbund, weil er ihn liebte wie sein eigenes Leben. Next verse. Jonathan sealed the pact by taking off his robe and giving it to David. Und er besiegelte ihn, indem er ihm sein Gewand, seine Rüstung, together with his tunic, sword, bow and belt. Sein Gewand, seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel schenkte. So he added value to David. Und so fügte er dem David Wert hinzu. He expressed his love to him. Und drückte seine Liebe zu ihm aus. Because he was so blessed by David in this role. Weil er selbst durch David so gesegnet wurde in dieser Rolle. David slays Goliath. David tötet Goliath. And Jonathan is amazed at his faith in this place. Und der Jonathan ist wirklich also erstaunt über diesen Glauben, den der David hat. And he confirms it. Und er bestätigt diesen Glauben. By giving him all of his armor. Indem er ihm all seine Waffenrüstung gibt. Now Jonathan is the prince. Jonathan, müsst ihr wissen, ist der Prinz. Saul is the king. Denn Saul ist der König. Jonathan will become king when Saul dies. Und wenn Saul stirbt, wird Jonathan König werden. Next verse. Nächster Vers. Whatever Saul asked David to do, David did it successfully. David zog für Saul in den Kampf und war erfolgreich in allem, was Why? Saul ihm auftrug. He's in his place. Warum? Weil er genau dort ist, wo er sein soll. Next verse. So Saul made him a commander over the men of war. Schließlich machte Saul ihn zum Heerführer. An appointment that was welcomed by the people and Saul's officers alike. Eine Wahl, die den Beifall des Volkes und auch der Diener Sauls fand. He was in his place and it was a blessing to all. Er war an seinem Platz und es war ein Segen für alle Next verse. Herum. Now this skips up a couple chapters. Und das ist ein paar Kapitel weiter, Kapitel because 23. Saul gets jealous of David. Weil Saul eifersüchtig wird auf David. Because the women were singing about David and how he killed his 10,000s. Weil die Frauen gesungen haben über David und wie er diese Zehntausende schlug. But how David only Saul only killed his thousands. Aber Saul nur 1,000 schlug. So Saul now is insecure about his place. Und so wird der Saul sich seiner Position irgendwie unsicher. Why is he insecure? Warum ist er sich unsicher? Because God's raising up another king. Weil Gott dabei ist, einen neuen König Why? Zu hervorzubringen. Warum? Because God puts Saul in the place of king. Weil Gott den Saul als König eingesetzt hat. But Saul became disobedient. Aber Saul wurde ungehorsam. And stubborn. Und stur. And rebellious. Und auch rebellisch. In 1 Samuel 15. In 1. Samuel 15. Samuel said to him. Sagte der Samuel zu ihm. He said, "Rebellion is as witchcraft." Rebellion ist so wie Zauberei. Stubbornness is as idolatry. Sturheit ist wie Götzendienst. Because you have rejected the commandment of God. Weil du den Befehl Gottes dich widersetzt hast, God has rejected you. Hat Gott dich verworfen. You know, our place is very secure. Unser Platz ist sehr sicher. The only thing that makes it insecure, die einzige Sache, die den Platz irgendwie wackeln lässt, is rebellion against God. Ist der Rebellion gegen Gott. You know, what is sin? Die Frage ist, was ist Sünde überhaupt? Sünde ist, ich weiß, was richtig wäre und ich tue aber das What's Unrechte. Rebellion? Und was ist Rebellion? I know what's right, ich weiß, was richtig ist and I do wrong, und ich tue aber das Falsche. And then I defend it, und dann verteidige ich and es then auch I noch. Validate it. Und dann bestätige ich das noch. That's rebellion. Das ist Rebellion. We all know what's right and we all do wrong. Wir wissen alle, was richtig ist und tun and das then Falsche. We get forgiveness from God, und dann empfangen wir Vergebung Psalm von Gott. 130. Psalm 130. And we learn the fear of the Lord through forgiveness. Und wir lernen diese Furcht des Herrn durch die Vergebung. And then we learn to forgive others as God's forgiven us. Und dann, dadurch lernen wir auch anderen zu vergeben, weil Gott uns and vergeben God hat. Turns a bad thing into a good thing. Und so kann Gott selbst eine schlechte Sache zu einer guten But Sache rebellion wenden. Is something else. Aber Rebellion ist eine andere Sache. I know it's wrong, ich weiß, dass es falsch and ist. I defend it. Und ich verteidige es. That's rebellion. Das ist Rebellion. This is what Saul did. Und das ist das, was Saul tat. That's why God chose another king. Und deswegen hat Gott auch einen neuen König Now, gewählt. David is a fugitive. David ist hier schon auf Saul der Flucht. Is trying to kill him. Und Saul versucht, ihn zu töten. Saul is afraid that David is going to take his place. Denn er hat Angst, dass David eben seinen Platz einnehmen wird. This is James chapter 4 in the beginning. Und das ist das gleiche wie Jakobus Kapitel 4, Why was wir am Anfang gelesen haben. Why is there warring in the church? Warum gibt es Streit und Streitereien in der Gemeinde? Isn't it because of selfish ambition? Ist es nicht wegen selbstsüchtigen People Dingen? Have their eyes on different places and they're fight for them. Die Menschen haben ihr Augenmerk auf gewisse Positionen gelegt und kämpfen jetzt darum. This is the wisdom that's from below. Das ist die Weisheit, die von unten kommt. Now this is later, and David is hiding in the wilderness with his men. Und wie gesagt, das ist eben später. David versteckt sich in der Wüste mit seinen Männern. And it said, one day near Horish, David received the news that Saul was on his way to Ziph to search for him and kill him. Und David erfuhr, als er gerade in Horesha in der Wüste Sif war, dass Saul auf dem Weg sei, um ihn aufzuspüren und zu töten. Next verse. Jonathan went to find David to betray him to his father Saul. Jonathan ging, um David zu finden, um ihm seinen Vater Saul zu übergeben. So that David would not become king in Jonathan's place. Damit David nicht König würde an Jonathans Stadt. Is that what it says? Steht das da? No, that's from a special how it could have been translation. Das ist von einer ganz bestimmten Übersetzung, wie es hätte sein können, Bibel. How it could have been. Diese Hicht, bitte. Jonathan went to find David to betray him to his father Saul so that David would not become king in Jonathan's place. Jonathan ging hin, um David zu finden, um ihm seinen Vater Saul zu verraten, damit David nicht König an Jonathans Stadt wurde. Look how it really happened. Aber schaut mal, wie es wirklich passiert, wie Jonathan es wirklich dasteht. Went to find David and encouraged him to stay strong in his faith in God. Da suchte Jonathan David auf und ermutigte ihn in seinem Glauben an Gott. Look at the next verse. He said, "Don't be afraid." Hab keine Angst. Jonathan reassured him. Sagte er zu ihm. My father will never find you. Mein Vater Saul wird dich niemals finden. Watch this last verse. We'll close with this. Und dieser letzte Vers, den wollen wir am Schluss noch lesen. You are going to be the king of Israel. Du wirst König über Israel werden. And I will be next to you. Und ich werde der zweite Mann nach dir sein. And my father Saul is well aware. Das hat auch mein Vater erkannt. Do you know how powerful that is? Wisst ihr, wie mächtig das ist? Jonathan was supposed to be the next king. Jonathan hätte der nächste König werden sollen. But Jonathan said, I recognize that it's you. Aber Jonathan sagt, ich erkenne an, dass du es sein You're sollst. Actually going to take my place. Du wirst eigentlich jetzt meinen Platz And übernehmen. And I'm going to be next to you to support you in actually what was my place. Und ich werde unter dir stehen, um dich darin zu unterstützen, was eigentlich mein Platz hätte sein sollen. Jonathan is one of the few people in the Bible that there's not a negative thing you can find about. Jonathan ist einer der ganz wenigen Charakter in der Bibel, über den wir nichts Negatives lesen. Jonathan was David's friend. Er war Davids Freund. Do you want to be a Jonathan? Möchtest du nicht auch ein Jonathan sein? People who help people find their place. Menschen, die anderen Menschen helfen, ihren Platz zu finden. People who help people develop in their place. Menschen, die andere darin helfen, sich zu entwickeln an dem Platz, wo sie sind. Ich möchte euch einen kurzen Abschnitt aus meinem Tagebuch vorlesen. This is from January 1, 2009. Und das ist von 1. Jänner 2009. This is the day after New Year's. Also der Tag nach Neujahr. Father, I pray for all those yesterday at the New Year's celebration. Vater, ich bitte für all die, die gestern da waren zu dem Neujahrsgottesdienst. That I purposed to add value to. Denen ich so gerne am Wert hinzufügen wollte. Marcus and Sylvia. Markus und Silvia. Gerald and Monica. Gerald und Monika. Axel. Dem Axel. Linda. Der Linda. Maria Kitson. Der Maria Kitson. Brian. Dem Brian. Eduardo. Eduardo. Vivi. Die Vivi. Ralph. Dem Ralf. Ruthhild. Their kids. Ruthhild, die Kinder. Albrecht. Albrecht. Otmar. Otmar. Doug and Sharon. Doug and Sharon. Help me, Father, to really perfect this principle of adding value. Hilf mir wirklich, vollkommen darin zu werden, dieses Prinzip zu erfüllen. I purposed with every one of those people to go up to them. Und ich habe mir vorgenommen, wirklich einer zu sein, der auf diese Menschen zugeht. And to verbally express to them what it was about them that blessed me. Und es wirklich wörtlich ausdrücken, was es konkret ist, das mich an ihnen segnet. I took Vivi Schmidt, who's, I don't know, 13, 14, 16, 17, I don't know how old she is. Ich habe die Vivi Schmidt genommen. 15, 16, 14. And I looked in her eyes and I just told her what it is about her that blesses me. Und ich habe in die Augen geschaut und habe ihr einfach gesagt, was es ist, was mich an ihr segnet. And I started writing every day in my journal. Und ich habe angefangen, jeden Tag in mein Tagebuch reinzuschreiben. Und habe mir immer die gleichen drei Fragen gestellt. Did you add value to somebody today? Hast du heute jemanden Wert hinzugefügt? Number one. Das war die erste Frage. Die zweite. Did you thank the Lord for all things today? Hast du dem Herrn für alles gedankt heute? And number three. Und drittens. Psalm 17, 3. Psalm 17, Vers 3. Did you determine to not sin with your mouth? Hast du dir vorgenommen, nicht mit deinem Mund zu sündigen? Ask myself those three questions every day. Und diese drei Fragen habe ich mir jeden Tag gestellt. Did you add value to somebody? Hast du jemanden Wert hinzugefügt? To add value to somebody, it's got to be done on purpose. Jemanden Wert hinzufügen, das muss man sich vornehmen. We will forget it so fast. Denn man vergisst es so schnell. When I add value to people, you know what? I begin to find my place. Wenn ich nämlich anderen Leuten ihren Wert gebe, dann fange ich an, meinen Platz besser zu sehen. When I'm in the mode of wanting to bless. Wenn ich in diesem Modus bin, gerne ein Segen sein zu wollen. From that place I begin to realize how I can bless people. Von diesem Platz kann ich dann auch erkennen, wie ich ein Segen sein kann für andere. If I just say to somebody, you know what blesses me about you? Und wenn ich einfach zu jemandem sage, weißt du, was mich so sehr an dir segnet? You smile. Du lächelst. It's not flattery. Dann ist es nicht einfach eine Schmeichelei. We speak the truth. Sondern wir sprechen die Wahrheit aus, we love them. Weil wir diesen Menschen lieben. So we tell them what's a blessing. Und so sagen wir einfach, was für uns ein Segen ist. You know what? I can't put my finger on it, but you are a blessing to me. Weißt du, ich kann jetzt nicht wirklich den Finger drauflegen, was es ist, aber du bist ein Segen. It blesses me that you come all the time. Und es segnet mich, dass du immer da bist. You're so consistent. Und dass du so verlässlich bist. Your generosity. Deine Großzügigkeit. Your sensitivity. Oder deine Feinfühligkeit. I think you have a gift of mercy. You're so kind. Ich glaube, du hast die Gabe der Barmherzigkeit. If we begin to speak the truth to each other. Und wenn wir anfangen, die Wahrheit auszusprechen, einer dem anderen. Blesses us. Darüber, was uns segnet, people will begin to realize. Dann wird den Menschen bewusst werden, what their place is. Wo ihr Platz ist. This is much different than understanding your gift. Und das ist eine ganz andere Sache als einfach nur seine eigene Gabe we'll zu entdecken. Get into that in the months to come. Und in den nächsten Monaten werden wir auch darüber hören. My place. Mein Platz. I may not be using my gift. In my place at the moment. Vielleicht verwende ich nicht meine Gabe an dem Ort, wo ich jetzt bin. I want to be in the place where I'm a blessing. Ich möchte gerne an einem Platz sein, wo ich ein Segen sein kann. Help me to find it by telling me what blesses you. Und hilf mir, diesen Platz zu finden, indem du mir sagst, wie ich ein When Segen people bin. Say to me, you know, the message blessed me. Und Menschen sagen mir vielleicht, die Botschaft hat mich gesegnet. I ask, what part of it? Und dann frage ich vielleicht, welcher Teil davon? Tell me specifically. Sag's mir ganz spezifisch. So that I know, please. Damit ich weiß, was es war. I want to know what it is that's a blessing. Und ich möchte wissen, was es ist, das ein Segen ist. So today, as we leave, let's close. Und der Gedanke für uns heute, wenn wir gehen. Add value to somebody openly. Bekenne einfach einem anderen ganz öffentlich. When you're in the car with your family. Wenn du in deinem Auto unterwegs bist mit deiner Everybody Familie, ready? Seid ihr alle bereit? We're gonna add value. Wir fügen uns jetzt gegenseitig okay, Wert hinzu. I'm gonna start. Okay, ich fange jetzt an. Joshua. Ja, Joshua. You know what blesses me about you? Weißt du, was mich an dir so segnet? Susi. You know what blesses me about you? Weißt du, was mich an dir segnet? Honey bun, you know what blesses me about you? Liebling, weißt du, was mich an dir segnet? Okay, your turn. Okay, du bist dran. What blesses you about me? Was segnet dich an mir? It can be done openly. Es kann Something offen gemacht that we werden. Hide. Etwas, das wir verstecken. And in this environment, und in einem solchen Umfeld, if that becomes the essence of our culture as a church, wenn das so die Essenz wird unserer Kultur als Gemeinde, finding our spiritual gifts will be very easy. Dann wird auch das Finden und Entdecken unserer geistlichen Gaben sehr einfach sein. Let's pray. Wir wollen beten. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you this morning, wir danken dir heute that we all have a place, dass wir alle diesen Platz haben. And if we're in our place, it fits perfectly. Und wenn wir an unserem Platz sind, dann passt das auch vollkommen. Because you're the head of the church. Denn du bist das Haupt der Gemeinde. We fit somewhere. Und wir passen irgendwo hinein. Either here or some other church, we fit somewhere. Ob es hier ist oder vielleicht in irgendeiner anderen Gemeinde, irgendwo haben wir unseren Platz. And nobody can take our place. Und keiner kann diesen Platz einnehmen. Because we're very special in your eyes. Weil wir etwas Besonderes sind in deinen Augen. Unique. Und wir sind alle einzigartig. Irreplaceable. Nicht ersetzbar. Maybe you're here this morning and you've never received the love of God in your heart. Vielleicht bist du heute Morgen hier. Und hast die Liebe Gottes noch nie in deinem Herzen You've never received his forgiveness. Hast noch nie seine Vergebung empfangen. If you died this morning, wenn du heute Vormittag noch sterben where would you go? Wo würdest du hingehen? Do you know that God loves you? Weißt du, dass Gott dich liebt? Can you sense his love inside your heart? Kannst du seine Liebe spüren in deinem Herzen? Pray with me. Bete mit mir. Very simple prayer. Ein ganz einfaches Gebet. God in heaven, Gott im Himmel, forgive me. Vergib mir. I ask. Ich bitte dich. Come into my life. Komm in mein Leben. Give me the gift of eternal life. Und gib mir dieses Geschenk des ewigen Lebens. In Jesus' name I pray. In Jesu Namen bitte ich. Lord, as a church, I pray that we would help each other. Und Herr, für die Gemeinde bete ich, dass wir uns einander, dass wir uns really unterstützen. Perfect this principle. Und dass wir dieses Prinzip perfektionieren. Dass wir uns gegenseitig Wert zufügen. Dass wir die Wahrheit in Liebe aussprechen. Bless this to our church. Segne diese Worte für unsere We Gemeinde. Ask in Jesus name. Wir bitten in Jesu Namen darum. Amen. Amen. Amen. Thank you for listening.